meine Damen und Herren. Auf NDR 3 hören Sie nun eine weitere Folge unserer Sendereihe Themen der Wahlzeit. Nach den Themen Asyl, Umwelt und Brüderlichkeit geht es heute um die Gleichheit. Dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, steht in unserer Verfassung. Auch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist in unserem Grundgesetz verbindlich vorgeschrieben. Eva-Marie von Münch, in Hamburg lebende Publizistin, untersucht in ihrem Essay, wie es wirklich mit der Gleichheit von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft und im politischen Leben steht. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit stand auf den Fahnen der Französischen Revolution. Es war der Kampf um die politische Umsetzung der Ziele der Aufklärung, der den Gleichheitssatz zum unverzichtbaren Bestandteil jeder modernen Verfassung machte. Die Forderung nach Gleichheit bedeutete zunächst vor allem Aufhebung der Standesunterschiede. Vor- und Nachteile der Geburt sollten abgeschafft, alle Bürger sollten vor dem Gesetz gleich sein. Alle Bürger? Wenn man genau hinhört, wäre eigentlich zu ergänzen, alle männlichen Bürger sollen vor dem Gesetz gleich sein. Zwar umfasste die Theorie der Aufklärung an sich auch die Forderung nach Gleichstellung der Frauen, aber in der praktischen Politik war davon kaum die Rede. Bezeichnenderweise folgt auf die Begriffe Freiheit und Gleichheit die Brüderlichkeit, nicht Menschlichkeit oder gar Schwesterlichkeit. Heute, rund 200 Jahre später, denkt bei der Forderung nach Gleichheit niemand spontan an die Abschaffung von Standesunterschieden. Heute wird der Gleichheitssatz oder anders formuliert das Diskriminierungsverbot vor allem im Zusammenhang mit der Gleichstellung von Mann und Frau diskutiert. Historisch gesehen ist das Problem der Gleichstellung der Frauen also ein spätes Kind der Aufklärung. Politisch gesehen ist es zurzeit der aktuelle Kernpunkt des Gleichheitssatzes überhaupt. Im Grundgesetz steht in Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und dann in Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und noch einmal in Absatz 3, niemand darf wegen seines Geschlechtes benachteiligt oder bevorzugt werden. Klare Sätze, so sollte man meinen. Sätze auch, die dreimal, immer konkreter werdend, das Gleiche bestätigen. Männer und Frauen sollen gleich behandelt werden. Wer sich nun zur Wahlzeit die Wahlprogramme und die Selbstdarstellung der politischen Parteien anschaut, wird sehr schnell feststellen, dass das Thema Gleichstellung der Frau derzeit zum unverzichtbaren Kanon politischer Wahlaussagen gehört. Die CDU wirbt mit den Leitsätzen ihres Essener Frauenkongresses und mit der Person der derzeitigen Familien- und Frauenministerin Rita Süssmuth. Die SPD fordert vor allem in Gestalt ihrer Frauenorganisation, der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, lautstark, ja herrisch, nach gleichen Rechten und Chancen für Frauen in der Politik und am Arbeitsplatz. Die Grünen legen ein sorgfältig ausgearbeitetes und lange diskutiertes Antidiskriminierungsgesetz vor, präsentierten uns in Bonn ein Jahr lang eine reine Frauenriege als Fraktionsführung im Bundestag und traten jüngst bei der Hamburg-Wahl erfolgreich mit einer reinen Frauenliste an. Die FDP, die das Thema früher einmal nahezu allein besetzt hatte, ist etwas stiller geworden, aber auch sie wirbt mit Frauenkongressen und neuerdings einem Frauenförderplan um weibliche Wählerstimmen. Kein Zweifel, die Parteien haben die Frauen entdeckt. Als Wahlkampfthema, als Wählerreserve, als Verfassungsproblem. Die Frauenpolitik zählt in Bonn zwar, wie man so schön sagt, zu den weichen Themen, aber, und darüber sind die Politiker sich einig, das Wahlverhalten der Frauen wird die nächste Bundestagswahl entscheiden. Warum eigentlich? So muss man sich doch fragen. Seit mehr als 35 Jahren steht der Gleichheitssatz im Grundgesetz. Nicht als Absichtserklärung oder unverbindlicher Programmsatz, sondern, wie es ausdrücklich heißt, als unmittelbar geltendes Recht. Parlament, Gerichte und Verwaltungsbehörden waren in den letzten 35 Jahren dazu verpflichtet, den Gleichheitssatz anzuwenden. Ist denn da gar nichts geschehen? Die Antwort auf diese Frage klingt paradox. Geschehen ist schon etwas, aber geändert hat sich wenig. Sehen wir uns das genauer an. Im ersten Jahrzehnt nach Inkrafttreten des Bonner Grundgesetzes, in den 50er Jahren also, geschah in der Tat zunächst einmal nichts. Die Politiker hatten andere Themen im Kopf als die Gleichstellung von Mann und Frau. Wiederaufbau, Wirtschaftsreform, Reorganisation von Verwaltung und Gerichtswesen, Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen, Beseitigung der Wohnungsnot, das waren die Themen der Stunde. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau erschien demgegenüber als Luxusproblem, das man erstmal auf sich beruhen lassen konnte. Die Autoren des Bonner Grundgesetzes hatten das vorausgesehen. Auf Betreiben von Elisabeth Selbert, einer der sogenannten Mütter des Grundgesetzes, schrieben sie den Artikel 117 der Verfassung. Dort steht, dass dem Artikel 3 Absatz 2 entgegenstehende Recht bleibt bis zu seiner Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31. März 1953. Das klingt, wie Paragraphen das so an sich haben, juristisch spröde und unpathetisch und ist doch ein Ultimatum an alle staatlichen Instanzen. Seit dem 1. April 1953 müssen alle Gesetze, alte wie neue, am Maßstab des Gleichberechtigungsgebots gemessen werden. Kein Richter, kein Verwaltungsbeamter kann sich darauf berufen, dass ein Urteil oder eine Verwaltungsentscheidung rechtmäßig sei, wenn diese Entscheidung dem Gleichberechtigungsgebot widerspricht. Das hat für die Rechtsentwicklung der Bundesrepublik entscheidende Folgen gehabt. Da das Parlament in Sachen Gleichberechtigung nicht tätig geworden war, kam am 1. April die Stunde der Richter. Sie machten ernst mit dem Gleichheitsgrundsatz und legten an jedes Gesetz, das ihnen auf den Richtertisch kam, die Messlatte der Verfassung an. Vor allem das im bürgerlichen Gesetzbuch festgeschriebene Familienrecht genügte ihren Ansprüchen nicht. Wir haben heute fast vergessen, dass das alte, noch aus dem 19. Jahrhundert stammende Familienrecht in Deutschland bis in die 50er Jahre hinein nahezu unverändert fortgegolten hat. Dieses Recht war strikt patriarchalisch geprägt. In allen die Familie betreffenden Fragen entschied letztlich der Ehemann allein. Ob es um die Familienfinanzen ging oder um die Kindererziehung, um den Wohnsitz oder die Staatsangehörigkeit, um die Berufstätigkeit der Ehefrau oder den Ausbildungsweg der Kinder, Vater entschied, Mutter hatte sich zu fügen. Eine verheiratete Frau konnte nach der Heirat nicht einmal mehr über ihr eigenes Konto verfügen. Für eine berufstätige Frau konnte der Ehemann den Arbeitsvertrag kündigen, ohne sie auch nur zu fragen. Damals formten die Richter ein neues Familienrecht, vorbei am Parlament, mit nichts als dem Grundgesetz auf dem Tisch und ein paar klaren Gedanken im Kopf. Politiker und Abgeordnete rieben sich erstaunt die Augen und entwickelten langsam auch ein wenig Initiative. 1957 kam das Gleichberechtigungsgesetz und regelte die finanziellen Beziehungen von Eheleuten neu. Seitdem gibt es den Güterstand der Zugewinngemeinschaft, der nicht berufstätige Hausfrauen an den Ersparnissen des Mannes beteiligt, weil sie mit ermöglicht haben, indem sie dem Mann den Rücken frei hielten für seinen Beruf. 1961 kam das Familienrechtsänderungsgesetz mit einer Neuregelung des Rechtsverhältnisses zwischen Eltern und Kindern. Gerade dieses Gesetz bedurfte alsbald der richterlichen Nachbesserung, weil es in wichtigen Fragen der Kindererziehung dem Vater den Stichentscheid geben wollte, wenn die Eltern sich nicht einigen konnten. Die Politiker hielten das für nötig, im Interesse der Kinder versteht sich, die Richter nicht. Sie erklärten den väterlichen Stichentscheid kurzerhand für verfassungswidrig und die Erfahrung gibt ihnen recht. Seit 20 Jahren funktioniert Kindererziehung jetzt auf der Basis der Gleichheit von Vater und Mutter, ohne väterlichen Stichentscheid. In den 70er Jahren folgte die viel umstrittene Scheidungsrechtsreform. Ihr Kernpunkt war einerseits die Lösung der Scheidungsvoraussetzungen von der Scheidungsschuld, andererseits die eigenständige Sicherung geschiedener Hausfrauen durch Unterhalt und Versorgungsausgleich nach der Ehe. Auch dieses Gesetz bedurfte der Korrektur der Richter, diesmal aber in umgekehrter Richtung. Die Ansprüche geschiedener Frauen waren so großzügig bemessen worden, dass manche Männer unter der nachehelichen Last zusammenzubrechen drohten. Die Einzelheiten können wir uns hier ersparen. Eins aber ist klar. Die rechtliche Gleichstellung der Frauen ist hierzulande bis auf ganz wenige Ausnahmen nahezu lupenrein verwirklicht. Vom Familienrecht bis zur Höfeordnung, vom internationalen Privatrecht bis zum Arbeitsrecht. Theoretisch Und ginge es nur nach dem Gesetz, müsste die Lage der Frauen geradezu fabelhaft sein. Es ist kein Geheimnis, dass die Realität dem Anspruch der Gesetze nicht entspricht. Deswegen ist es nicht besonders originell, die Latte der Frauendiskriminierungen immer wieder neu herunterzubeten. Einige Stichworte mögen also genügen. Berufstätige Frauen sind immer noch ganz überwiegend in einigen wenigen Frauenberufen tätig. Sie werden im Durchschnitt etwa um ein Drittel schlechter bezahlt als Männer. Ihre Arbeitslosenquote ist deutlich höher als die der Männer, ihre Renten deutlich niedriger. Frauen findet man selten in Spitzenpositionen und wenn, dann handelt es sich um einige wenige Ausnahme- oder Alibi-Frauen. Ihre Repräsentanz in den politischen Parteien, in Parlamenten und in der Regierung hat sich seit der Weimarer Zeit kaum verändert. Der Grund? Familien- und Hausarbeit ist nach wie vor ganz überwiegend die Domäne von Frauen. Kindererziehung ist nahezu ausschließlich ihre Aufgabe. Die Männer helfen allenfalls mit. Schutzgesetze wie Mutterschutz, Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub haben leicht einen Bumerang-Effekt. Sie schützen Frauen gerade in ihrer Funktion als Hausfrau und Mutter und damit genau in der Funktion, die ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt beeinträchtigt. Wenn dann zusätzlich die Kosten etwa des Mutterschutzes dem Arbeitgeber angelastet werden, sinkt damit zugleich die Bereitschaft, Frauen überhaupt einzustellen. Der Arbeitnehmer weiblichen Geschlechts ist für den Arbeitgeber ein zusätzliches Kostenrisiko. Wer danach ruft, dieses Risiko halt durch organisatorische Maßnahmen abzubauen, übersieht, dass dies nur für Großunternehmen und den öffentlichen Dienst möglich ist. Zusätzliche Einspringarbeitsplätze für Frauen, die schwanger werden oder wegen der Pflege von Familienangehörigen eine Weile zu Hause bleiben wollen, sind teuer. Klein- und Kleinstbetriebe können sich das nicht leisten. Ein Beispiel mag eine meiner Freundinnen sein. Sie ist berufstätig, wie man so schön sagt, in leitender Position und beschäftigt in ihrem Haushalt, in dem zwei Kinder aufwachsen, eine Hausangestellte. In der Behörde, die sie leitet und die einige tausend Mitarbeiter hat, schaffte sie es, das Mutterschaftsrisiko aufzufangen. Als aber innerhalb von 2 Jahren die dritte Hausangestellte schwanger wurde, brach ihr privates Konzept zusammen. Ihr Mann ist selbstverständlich berufstätig und denkt nicht daran, als Hausmann Heim und Herd zu hüten. Ihre Mutter springt schon mal ein, wenn Not am Mann ist, aber als verlässliche Dauerlösung sieht sie sich nicht. Eine Ganztagsschule gibt es an ihrem Wohnort nicht und aus dem Haus geben will sie die beiden halbwüchsigen Kinder auch nicht. Was bleibt übrig, als erneut nach einer Frau zu suchen, die den Haushalt übernimmt und garantiert kein Kind bekommt? Es ist schon merkwürdig. Damit die eine Frau Beruf und Familie miteinander verbinden kann, sucht sie nach einer anderen, der sie genau das nicht zugestehen will, was sie selbst für sich in Anspruch nimmt. Gerade der Mutterschutz verhindert, dass potenzielle andere Mütter für diesen Arbeitsplatz in Frage kommen. Halten wir also fest, rechtliche Gleichstellung und Frauenschutzgesetze haben die reale Benachteiligung von Frauen, insbesondere am Arbeitsmarkt, nicht beseitigen können. Wie das zu ändern ist, welche Therapie hier hilft, das ist das Problem, vor dem die politischen Parteien jetzt im Wahlkampf stehen, soweit sie sich mit Frauenpolitik beschäftigen. Das Reizwort in Sachen Gleichstellung der Frau heißt heute, 2 Monate vor der Bundestagswahl, Quotierung. Die Partei der Grünen fordert ein eigenes Quotierungsgesetz, das Frauen die Hälfte aller Arbeitsplätze sichern soll, und zwar sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft und bei den Ausbildungsplätzen. So weit geht die SPD nicht, aber ihre Frauenorganisation, die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, fordert, jedenfalls für die eigene Partei, die SPD eben, Frauenquoten auf den vorderen, den guten, den aussichtsreichen Listenplätzen. Durchgesetzt haben sie sich bisher damit nicht. CDU und FDP lehnen zwar feste Frauenquoten ab, und zwar sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft, aber auch hier ist der Ruf nach einer angemessenen oder sagen wir besser angemesseneren Vertretung der Frauen unüberhörbar. Für den Bürger oder die Bürgerin, die derlei Forderungen, Absichtserklärungen oder Zielvorgaben der Politiker hören, ist es nicht immer leicht zu verstehen, worum es geht. Es gibt nämlich verschiedene Formen der Quotierung. Man muss unterscheiden, worauf die Quote sich bezieht und welche Voraussetzungen sie haben soll. Möglich ist etwa die starre Quote, 50-50, so viel Frauen wie Männer, ohne Rücksicht auf Qualifikation und Ausbildung. Wenn ein Arbeitgeber dann nicht genug Frauen findet, die seinen Voraussetzungen genügen, dann soll er halt nach ihnen suchen. Notfalls muss er die schlechter qualifizierte Frau dem besser qualifizierten Mann vorziehen, bis er die Quote, die ihm vorgegeben ist, erfüllt hat. Im Prinzip hieße das, notfalls auch Quote statt Leistung. Dann gibt es die weiche Quote. Sie verlangt, dass bei gleicher Qualifikation Frauen Männern vorgezogen werden sollten, bis die erforderliche Frauenrepräsentanz erfüllt ist. Also nicht Quote statt Leistung, aber gezielte Bevorzugung von Frauen bei gleicher Leistung. Die Quotierung kann sich ferner auf die Gesamtbevölkerung beziehen. Das hieße für die Bundesrepublik etwas mehr als 50%, weil der Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung etwas höher ist als der der Männer. Oder sie kann anders festgelegt sein, etwa genau 50% oder 30% oder wie auch sonst. Bei den politischen Parteien wird die Quotierung bezogen auf die Mitgliederzahl diskutiert. Bei anderen Verbänden, den Gewerkschaften etwa oder den Betriebsräten, wäre Ähnliches denkbar. Schließlich gibt es noch die geradezu in Mode gewordenen Frauenförderpläne, die mit Quotierung eigentlich nichts zu tun haben. Sie fordern nur, dass Frauen für die Zukunft verstärkt ausgebildet, fortgebildet, motiviert, berücksichtigt werden, damit sie häufiger als bisher in Führungspositionen aufsteigen können. Welche Form der Quotierung im Einzelfall auch immer gemeint sein mag, allen gemeinsam ist die Forderung, Frauen zumindest eine gewisse Zeit lang gegenüber Männern gezielt zu bevorzugen. Hier liegen, wie mir scheint, zwei Fragen auf der Hand. Erstens nämlich die, ob so etwas nach unserer Rechtsordnung, insbesondere nach der Verfassung, überhaupt möglich ist. Und zweitens, wenn es denn möglich wäre, ob das erstrebenswert und sinnvoll ist. Beginnen wir mit Frage 1. Das Grundgesetz sagt, wir haben Artikel 3 schon zitiert, niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden. Ist also eine gezielte Bevorzugung von Frauen, wenn auch nur auf Zeit und wenn auch nur zum Ausgleich ihrer bisherigen Benachteiligung, nicht schlicht verfassungswidrig? Juristen sind bei der Antwort wie so häufig verschiedener Meinung. Es gibt Juristen, die in jeder, auch zeitlich begrenzten, Bevorzugung von Frauen einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz sehen. Das hat die überaus paradoxe Konsequenz, dass nach dieser Argumentation eine staatliche Maßnahme zur Gleichstellung der Frauen ihrerseits ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz sein soll, weil damit eine Benachteiligung der Männer verbunden ist. Wäre dies richtig, so wäre der Gleichheitsgrundsatz der Verfassung letztlich die Festschreibung der Benachteiligung der Frauen und damit genau das Gegenteil dessen, was die Verfassung unzweifelhaft und nachweislich will. Gleichstellung von Frauen wird und muss immer auf Kosten der Männer gehen. Denn wo nur eine begrenzte Zahl von Arbeitsplätzen vorhanden ist, werden Männer zurücktreten müssen, wenn Frauen aufsteigen. Aus dem Gleichheitssatz, so scheint mir, lässt sich gegen die Quotierung also nicht argumentieren. Gut, sagen die Juristen, aber der Staat ist bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst verpflichtet, sich Kandidaten nach ihrer Eignung und Leistung auszusuchen. Auch das steht in der Verfassung. Und ein privater Arbeitgeber kann in seinem Betrieb einstellen, wen er für geeignet hält. Das folgt aus der Garantie des Eigentums, das ebenfalls verfassungsrechtlich geschützt ist, und zwar an zentraler Stelle. Schon richtig, sagen wieder andere, nur ist das Eigentum, so wichtig es auch sein mag, niemals ein absolutes Herrschaftsrecht ohne jede Einschränkung. Jeder Eigentümer muss Steuern zahlen, jeder Autofahrer muss sich an die Verkehrsregeln halten. Wer bauen will, hat die Bauvorschriften zu beachten. Wenn ein Arbeitgeber bei der Vergabe seiner Arbeitsplätze den Gleichheitsgrundsatz und sei es auch in der Form eines Quotierungsgesetzes zu beachten hat, so wäre das zwar eine Einschränkung seines Eigentumsrechts, aber eben nur eine unter mehreren. So gibt es im BGB seit einigen Jahren im Paragraphen 611a das Verbot der Benachteiligung von Arbeitnehmern wegen ihres Geschlechts. Diese Bestimmung, die vor einigen Jahren eingeführt wurde, zeigt aber auch, dass Verbote allein nicht viel helfen, denn sie ist praktisch sanktionslos. Eben dies könnte ein Quotierungsgesetz ändern. Ähnliches gilt für den öffentlichen Dienst. Natürlich muss der Staat bei der Vergabe seiner Arbeitsplätze Eignung und Leistung seiner zukünftigen Beamten beachten. Das schließt aber nicht aus, dass er bei seiner Entscheidung auch auf die Gleichstellung der Frauen hinwirkt. Dass denjenigen, die über die Vergabe von staatlichen Arbeitsplätzen entscheiden, die Differenzierung nach dem Geschlecht des zukünftigen Beamten gar so fern nicht ist, zeigt eine Affäre, die jüngst durch die Presse ging. Schon seit geraumer Zeit hat der Staat die Arbeitsbedingungen von Richtern überaus familienfreundlich gestaltet. Richter, übrigens auch andere Beamte, können, wenn sie kleine Kinder betreuen, ihre Arbeitszeit einige Jahre lang reduzieren und sie können sich einige Jahre lang auch ganz beurlauben lassen, bei voller Arbeitsplatzgarantie. Richter sind darüber hinaus an keine festen Dienstzeiten gebunden. Wenn sie wollen, können sie einen Großteil ihrer Arbeit zu Hause erledigen. Das kommt Frauen mit kleinen Kindern besonders entgegen und das hat diese Neuregelung auch beabsichtigt. So lag es nahe, dass Juristinnen nach Abschluss ihrer Ausbildung häufiger als bisher den Beruf des Richters anstrebten. Die Folge? Auf den Schreibtischen der Oberlandesgerichtspräsidenten häuften sich die Bewerbungen von gut qualifizierten Frauen. Gut qualifizierte Männer sind weniger interessiert. Sie nehmen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weniger Rücksicht und in einem Top-Anwaltsbüro lässt sich mehr verdienen als bei Gericht. Ginge es nur nach Leistung und Eignung, müssten also die Gerichte deutlich mehr Frauen einstellen als Männer, eben weil sich sehr viel mehr Frauen mit Prädikatsexamen bewerben. Auf einer Konferenz aller Oberlandesgerichtspräsidenten aus dem gesamten Bundesgebiet dachten die Herren nun darüber nach, wie diesem befremdlichen Frauenüberschuss beizukommen sei. Ihre Meinung? Für die Männer muss die Messlatte bald niedriger gehängt werden, sonst gäbe es bald zu viele Frauen in der Justiz. Keine Frage, das ist eine Form der Quotierung, aber diesmal zugunsten von Männern, denen lukrative Arbeitsmöglichkeiten erhalten werden sollen, auch wenn sie schlechter qualifiziert sind als ihre weiblichen Mitbewerber. Eine Quotierung nicht qua Gesetz, sondern als informelle Übereinkunft, die ebenso wirksam sein kann wie ein Gesetz, nur schwerer zu kontrollieren ist. Sehr wahrscheinlich gibt es solche Übereinkünfte unter privilegierten Männern auch in anderen Gremien, in Industrieunternehmen, bei den Großbanken, bei Versicherungen. Sie werden nur nicht bekannt. Ein Vorstand wird sich doch hüten, einen solchen Beschluss auch noch als Presseerklärung herauszugeben. Halten wir also fest, eine befristete Bevorzugung von Frauen via Quotierung wäre rechtlich wohl vertretbar. Quoten zugunsten von Männern gibt es längst. Also her mit dem Quotierungsgesetz? Mir scheint, so einfach ist es nun auch wieder nicht. Was wollen denn diejenigen, die jetzt im Wahlkampf nach einem Quotierungsgesetz rufen? Sie wollen die Gleichstellung der Frau, die längst versprochen und nie verwirklicht worden ist, aber sie sind sich auch darüber im Klaren, dass dies ohne eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Realität nicht möglich sein wird. Wenn Frauen in steigender Zahl qualifizierte Arbeitsplätze bekommen, müssen Männer sie abgeben. Wenn Frauen immer häufiger nicht mehr wie selbstverständlich bereitstehen, um Männern, jeweils dem ihren, den Rücken freizuhalten für den Beruf, werden Männer sich verstärkt den Familienaufgaben zuwenden müssen. Private und öffentliche Arbeitgeber werden bevorzugt Frauen einstellen müssen, bis die Quote erfüllt ist, ob sie wollen oder nicht. Immer häufiger wird ein Mann, der sich um einen Arbeitsplatz bewirbt, hören: "Ja, mein Lieber, wir hätten Sie zwar gern, aber wir haben unsere Frauenquote nicht erfüllt. Wie wär's denn mit Ihrer Frau? Hat die nicht Lust, bei uns anzufangen? Wir werden dann vielleicht ein Mutterschutzproblem bekommen, aber das müssen wir in Kauf nehmen, der Frauenquote wegen. Für die Kinder müssten dann natürlich Sie sorgen, denn wir verlangen von unseren Arbeitnehmern selbstverständlich den vollen Einsatz im Beruf." Letztlich, so scheint mir, liefe das auf eine Revolution von oben hinaus. Auf eine sehr einschneidende Umgestaltung der Gesellschaft durch ein Gesetz, auf eine breit angelegte Änderung der Rollenverteilung in der Familie, die erzwungen wird, ob die Beteiligten das nun wollen oder nicht. Der Gleichheitssatz wäre nicht mehr wie heute ein Angebot, das man annehmen kann oder auch nicht, sondern ein Gebot, das befolgt werden muss. Wie viel, so frage ich mich, wie viel ist eine Gleichstellung von Mann und Frau eigentlich wert, wenn sie durch Gesetz verordnet und gesichert werden muss? Ist das nicht in Wirklichkeit ein gigantisches Frauenschutzgesetz, das Frauen wie Männer bevormundet? Ein Gesetz überdies, das von Männern gemacht, Frauen an die Hand nimmt, mit dem unüberhörbaren Unterton, meine Liebe, du bist ja wirklich schrecklich benachteiligt. Komm, jetzt machen wir dir ein Gesetz, allein schaffst du es ja wohl nicht, aus deiner bedauernswerten Lage herauszufinden. Wir servieren dir die Gleichheit auf dem Silbertablett. Da hast du sie nun. Du wirst es vielleicht etwas unbequem finden, aber da hilft nun nichts. Keine Sorge, wir wissen schon, was gut und richtig für dich ist. So ist es denn kein Wunder, dass in diesen Wochen des Wahlkampfs aus den Reihen selbstbewusster, engagierter Frauen zu hören ist, Quotenfrau? Nein, das will ich nicht sein. Auch Elisabeth Selbert, die bereits zitierte Mutter des Gleichheitssatzes, die in diesem Jahr gestorben ist, hat kurz vor ihrem Tod in einem Interview gesagt, die Frauen wissen vielleicht immer noch nicht, wie revolutionär der Artikel 3 des Grundgesetzes eigentlich ist. Und weiter, es liegt sehr oft an den Frauen selbst, wenn sie sich unterprivilegiert fühlen, sie haben nicht den nötigen Mut und das nötige Selbstbewusstsein, um sich durchzusetzen. Lassen wir diesen etwas spröden Sätzen einer Juristin und Verfassungspolitikerin ein Gedicht von Bert Brecht folgen, das ich einerseits besonders mag, das aber andererseits meinen Widerspruch herausfordert. Es heißt Victorias Lied. Es gibt im Leben Augenblicke, wo vor dir herrisch eine Frage steht. Folgst du der Leidenschaft und dem Geschicke? Folgst du nicht lieber dem, was die Vernunft dir rät? Doch die Brust, sie schwillt von Gefühlen bedrängend den armen Sinn. Es runden die Winde die Segel und das Schiff fragt nicht lange, wohin. Schwester, aus was für einem Holze bist du gemacht, dass du dir was vergibst? Was ist mit deiner Scham und deinem Stolze? Ach, danach fragst du nicht mehr, wenn du einmal liebst. Es folgt dem Hirsche die Hirschkuh und dem Löwen die Löwin ins Feld und es folgt dem Geliebten das liebende Weib wohl bis an das Ende der Welt. Soweit Brecht. Er formuliert, so scheint mir, auf klassische Weise das, was ein patriarchalisch erzogener Mann von einer seiner Frau erwartet. Es folgt dem Geliebten das liebende Weib wohl bis an das Ende der Welt. Wir wissen, Brecht hat nach dieser Devise gelebt, wie die meisten Männer seiner Generation. Aber in seinem Gedicht steht eben auch der provozierende Satz, Schwester, aus was für einem Holze bist du gemacht? Folgst du der Leidenschaft und dem Geschicke oder folgst du lieber dem, was die Vernunft dir rät? Vergessen wir nicht, das Gleichheitsgebot ist nicht nur ein Thema dieses Wahlkampfs, sondern auch ein spätes Kind der Aufklärung. Und die Aufklärung setzte allemal auf die Vernunft. Wenn es stimmt, was Brecht hier sagt, dass es nämlich zum Wesen des Weiblichen gehört, gerade nicht auf die Vernunft zu setzen, sondern im Gefühl und im Geschick und dem geliebten Mann zu folgen, dann wäre alles Bemühen um Gleichheit zwischen Mann und Frau sowieso umsonst, nämlich schlicht wieder natürlich. Ein Quotierungsgesetz wäre eine Art Vergewaltigung der weiblichen Natur. Wenn es aber nicht stimmt und Frauen sehr wohl fähig sind, ihren Verstand zu gebrauchen und ihre Gefühle zu kontrollieren, dann werden sie nicht darum herumkommen, sich so viel Freiheit und Gleichheit, wie sie denn wollen, selbst zu erkämpfen. Ein wenig Schwesterlichkeit, sprich Solidarität unter Frauen, mag ihnen dabei helfen. Ein Quotierungsgesetz sicherlich nicht. Anders gesagt, Gleichheit müsste gelebt und nicht verordnet werden. Auf NDR 3 hörten Sie einen politischen Essay von Eva Maria von Münch zum Thema Gleichheit. Es sprach die Autorin. Die Redaktion hatte Werner Hill. In der kommenden Woche setzen wir unsere Sendefolge Themen der Wahlzeit mit einem Beitrag von Rudolf Herold zum Stichwort Wachstum fort.